Am 23. Juni fand in Madrid die internationale Konferenz über Frieden und Sicherheit der koreanischen Halbinsel statt, die vom Königlichen Institut für internationale Strategie Elcano in Spanien veranstaltet wurde. Daran nahmen teil die Delegation des Instituts für Abrüstung und Frieden beim Außenministerium der TIVJK und die Delegationen der politischen Forschungsinstitutionen von Spanien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Russland, Polen, China, den USA und Südkorea. Auf der Konferenz gab es einen tiefgründigen Meinungsaustausch über die Ursache für die Zuspitzung der Spannung auf der koreanischen Halbinsel und den Weg zur Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel. Die TIVJK-Delegation hob hervor, dass der Grund für die Zuspitzung der Spannung auf der koreanischen Halbinsel in der feindseligen Korea-Politik der USA und ihren Atomkriegsmachenschaften liegt.